Gibt es ein zu spät? Das kann man ganz einfach beantworten und eben wurde das im Grußwort ja schon gesagt. Natürlich gibt es ein zu spät. Wenn der Zug um 14 Uhr pünktlich fährt und ich komme um 14.02 Uhr, dann ist es zu spät. Es ist zu spät, um diesen Zug mitzukriegen. Oder denkt euch mal, da ist die Weltmeisterschaft, nicht Millionen von Menschen am Fernsehen und wir sind im Endspiel, haben sie? Und Kaiser Franz dribbelt da durch die Gegend, der Torwart des feindlichen Tor fällt hin, haben sie? Und nun holt Kaiser Franz aus und schießt vorbei. Genau 16 Meter oder 15 Meter oder 10 Meter vom Tor und schießt vorbei. Und diese Brüllerei möchte ich mir anhören. Dann ist es zu spät. Danach kriegt unsere Mannschaft keine Chance mehr. Es ist vorbei. Zu spät. Das verzeihen wir dem nie. Was meinen wir eigentlich? Und ich möchte jetzt drei Dinge hier verhandeln und ich möchte erstens ganz einfach mal feststellen, was das eigentlich ist, wenn etwas zu spät ist. Ganz einfach. Wir meinen damit, es ist eine bestimmte Zeit gesetzt und in dieser Zeit kann man etwas ausnützen. Man kann Nutzen haben. Wenn ich diese gesetzte Zeit ausnütze, dann habe ich Nutzen. Wenn ich die Zeit verstreichen lasse, dann vergeht auch der Nutzen. Dann vergeht auch der Vorteil, den ich mit der Zeit hätte. Denken Sie daran, dass Geschäftsleute den Anschluss verpassen können an eine geschäftliche Entwicklung. Ich habe vor mir einen Geschäftsmann, der erzählte mir, ich habe bankrott gemacht, weil ich in einer bestimmten Entwicklung nicht aufgepasst habe. Ich habe die gesamte Mikro-Auseinandersetzung der Industrie nicht mitgekriegt. Ich habe gemeint, ach, da brauche ich noch nicht Anschluss zu machen. Und plötzlich war der Anschluss verpasst. Er sagte, da war es zu spät. Ich habe mein Geschäft aufgeben müssen. Zu spät. Geschäftsleute müssen aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verlieren, sonst ist der Vorteil ihres Geschäftes dahin. Oder ich denke an eines der großen Probleme unserer Zeit, die Umweltverschmutzung. Alle Welt spricht ja davon und da ist ja auch was dran. Vor 20 Jahren hatte man das Wort gar nicht, da wusste man gar nicht, wie man sowas schreiben sollte. Umweltverschmutzung, das ist ein junges Wort, ein ganz junges Wort. Die Elbe ist wahrscheinlich so kaputt, dass man, so sagen die Experten, womöglich nie wieder Fische fangen kann in diesem Dreckgübel. Frage der Experten, ist es schon zu spät? Wir sind gerade dabei, die Nordsee und die Ostsee zu verdrecken. Unvorstellbar, was jeden Tag an Giften in die See reingeschüttet wird. Ist es womöglich schon zu spät? Haben wir schon die Flüsse und haben wir das Meer, aus dem wir unser Trinkwasser beziehen, schon so ruiniert und wird die Industrie das weitermachen, bis zum Schluss alles kaputt ist, dass wir gar keinen Atomkrieg brauchen? Wir brauchen nur das Wasser kaputt zu machen, denn wir leben vom Wasser. Ist es womöglich schon zu spät? Der Club of Rome, der berühmteste Gelehrtenverein der Welt, hat vor kurzem zusammengesessen, sie haben getagt und haben gesagt, der Globus wird geplündert in einer unvorstellbaren Verantwortungslosigkeit. Und es gibt kein Aufhalten mehr. Die Industrienationen werden weiter produzieren müssen. Selbst wenn das Bruttosozialprodukt nicht mehr steigen würde, würden wir in einer unverantwortlichen Weise diesen Globus plündern müssen. Die armen Nationen dürfen gar nicht mehr reich werden. Wir haben das Kapital im Globus nicht mehr. Wir haben die Stoffe nicht mehr. Wir haben die Energien nicht mehr. Der Globus ist begrenzt, aber wir verbrauchen unendlich, verbrauchen ein Drittel der Menschheit die Rohstoffe einer ganzen Welt. Der Präsident vom Club of Rome hat in seinem Schlusswort gesagt, er glaube nicht mehr, dass es 5:12 sei, er glaube, dass Mitternacht schon überschritten ist. Es ist bereits zu spät. Stellen Sie sich mal vor, die Chinesen, die haben zurzeit rund 1 Milliarde Menschen. Stellen Sie sich mal vor, die Chinesen kämen auf den Trichter, dass sie alle ein Auto haben wollen. Stellen Sie sich das mal vor, die wollen ein Auto haben wie Sie und ich. Das geht nicht mehr. Wir haben das Öl nicht mehr. Stellen Sie sich vor, die Afrikaner wollen alle ein Auto haben. Stellen Sie sich vor, die wollen alle ein Haus haben mit elektrisch Licht und wollen das sogar noch brennen lassen. Wir haben die Energien nicht mehr. Wir haben schon verbraucht. Das bisschen, was wir noch haben, können wir nicht mehr zurückerstatten. Das wird auch verpulvert. Es ist schon zu spät. Jesus sagt einmal, achtet auf die Zeichen der Zeit. Schauen Sie mal genau hin in die Weltgeschichte. Ist es wohl möglich schon zu spät? Wer in diesen Tagen die Bundestagsdebatte mitgemacht hat und wer in den letzten Monaten hört, was sich zwischen Ost und West tut, der fasst sich an den Kopf. Damit Sie mich richtig verstehen, ich gehöre keiner politischen Partei an und werde das auch in meinem Leben nicht tun. Alleine schon als Bote des Evangeliums kann ich das nicht, auch als Christ nicht. Nicht, dass ich nicht staatsbürgerlich verantwortlich bin und zur Wahl gehe, das muss ich tun. Aber nur damit Sie nicht meinen, ich gehöre irgendeiner Partei an. Ich gehöre keiner Partei an. Nur wenn heute in unserer Bundesrepublik Leute aufstehen aus allen Lagern und sagen, sind wir denn des Wahnsinns? Millionen, aber Millionen Menschen verrecken. Und wir legen 1 Milliarde nach der anderen drauf zur Rüstung. Sind wir denn des Wahnsinns? Die Russen rüsten auf aus Misstrauen gegenüber dem Westen. Der Westen rüstet auf aus Misstrauen gegenüber dem Osten. Milliarden, Leute, Milliarden. Wir können das überhaupt nicht mehr überblicken, was wir da aufrüsten. Sind wir denn des Wahnsinns? Und die Völker Afrikas und die Völker Asiens verhungern. Ein Wehrexperte hat gesagt, da ist nichts mehr zurückzudrehen. Es ist schon zu spät. 1960 hat es in der Bundesrepublik einen Film gegeben. Ich weiß nicht, ob die Älteren sich noch entsinnen. Das war einer der wenigen Filme, die uns alle in die Knochen gefahren sind. Erstaunlicherweise wurde er in der ganzen Welt zur gleichen Zeit gezeigt, sowohl in Washington als in Moskau, als auch in Peking, als auch in Deutschland, in allen Ländern. Und hatte nur eine ganz kurze Spieldauer. In diesem Film, auf den ich nachher nochmal zu sprechen komme, in diesem Film wird berichtet, dass aus Versehen auf den berühmten Atomknopf gedrückt wurde. Aus Versehen. Aus Versehen hatte die amerikanische Regierung aus Versehen den Knopf gedrückt und dann ging das Countdown. Und nach einem bestimmten Punkt, es ist zu spät, da ist nichts mehr zurückzuholen. Das war dieses Wahnsinnsbild, was wir damals Anfang der 60er Jahre begriffen. Wir können uns durch ein Versehen kaputt machen. Wir können uns in die Luft jagen. Und dann hatten die Russen ihre Bombe aufsteigen lassen. Und plötzlich die Amis, es wusste gar keiner, wie es eigentlich richtig war. Und innerhalb von wenigen Augenblicken war die gesamte Welt atomverseucht. Und jetzt zeigt der Film, der Krieg war also schon vorbei, jetzt zeigt der Film, wie also die Atomwolke um die ganze Welt geht. Und nur noch Australien, da ist die Atomwolke noch nicht. Also die ganze Welt ist bereits gestorben, also alles Leben ist vernichtet, nur in Australien noch nicht. Und nun sieht man, wie ein U-Boot kommt an die australische Küste und der Kapitän weiß, das ist das letzte Ufer. Aber es dauert nur noch wenige Zeit, dann kommt die Atomwolke auch nach Australien. Und nun zeigt der Film, was die Menschen machen in den letzten 3, 4, 5 Tagen. Die Menschheit ist zu Ende. Was nun die Menschheit, die wenigen Menschen, die es noch gibt, was sie jetzt anstellen. Ein einziger Wahnsinn, was sich da abspielt. Und dann in einer Straße eine große Versammlung der Heilsarmee, über die man ja immer gelacht hat. Plötzlich drängten sich Tausende und über der Straße ein Spruchband, da stand oben drauf: Es ist noch Zeit, Bruder. Und der Kommandant des U-Bootes sagt: Ja, wir haben noch genau 38 Stunden. Dann wird die Atomwolke Australien erreichen. Und dann ist die Menschheit zu Ende. Und da steht dieses große Spruchband: Es ist noch Zeit, Bruder. Und dann geht man und sieht man, wie die Uhr langsam weitergeht, immer weitergeht. Die ersten Menschen müssen sich erbrechen. Jetzt weiß man, die Atomwolke hat uns erreicht. Und dann sieht man, wie das Band herunterfällt. Und dann ist die Zeit um. Und nun ist es wirklich zu spät. Khrushchev, der damals diesen Film gesehen hat, hat gesagt, so haben die Journalisten berichtet, das wäre die grauenhafteste Prophetie, die er je gesehen hätte. Damals war Kennedy dran. Sie waren selbst tief erschüttert. Die ganze Welt, die damals den Film gesehen hat, als wäre uns der Film schon vorweg gezeigt, was auf uns zukommen wird. Es war noch Zeit und plötzlich ist keine Zeit mehr. Sehen Sie, zu spät heißt, wir haben eine Zeit, die wir hätten ausnützen können, nicht genützt. Das ist im Kleinen so und ist im Großen so. Vor mir sitzt ein Mann und sagte, hätte ich doch damals nicht so viel geraucht. Jetzt ist es zu spät. Die Lunge war kaputt. Er merkt es erst am Husten. Die Flimmerepithele, die hinten am Rachen sitzen, das sind ganz feine Härchen, die ganz entscheidende Funktion haben, werden als erstes verbrannt. Darum Hustenraucher. Sie machen erst die Flimmerepithele hinten im Rachen kaputt. Da hat er noch gelacht. Dann eines Tages konnte er auch nicht mehr richtig aushusten. Und dann sagte der Arzt nur noch, Sie haben Lungenkrebs. Es war zu spät. War nichts mehr zu retten. Da saß der Mann vor mir und sagte, hätte ich doch damals gehört. Und dann kam er zur Beichte. Ich glaube, dass er im Frieden heimgegangen ist, das glaube ich. Aber es war zu spät. 38 Jahre und kaputt geraucht. Es war zu spät. Ich denke an einen, der vor mir saß und wirklich falsch, man kann es nicht anders sagen, falsch gefressen hatte. Er hatte sich überfressen. Die Bauchspeicheldrüse ist dabei kaputt gegangen. Der Magen ist dabei kaputt gegangen. Vieles in seinem Leben gerät in Unordnung. Er hatte die Maße verloren. Er wusste nicht, wie man das macht, seinen Körper pflegen. Er wusste es nicht. Da saß er vor mir und sagte, der Arzt gäbe ihm nur noch so und so viel Zeit. Es wäre zu spät. Zu spät heißt, man hat die Zeit nicht ausgenutzt. Ich denke an einen Mann, der neben seiner Arbeit sich noch ein Haus gebaut hat. Und er hat es auch hingekriegt. Als das Haus fertig war, war seine Wirbelsäule kaputt. Er hatte sich überarbeitet. Weißt du, dass die Natur sich rächt? Wir meinen ja, es müsste ja alles klappen. Und vom lieben Gott reden wir ja nur, dass er das pausenlos zu segnen hat. Wissen Sie eigentlich, dass Gott rächen kann? Wir sagen dann, die Natur hat sich gerecht. Dahinter steckt ein Geheimnis. Und dann saß er vor mir, dieser Mann, mit der kaputten Wirbelsäule. Er konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, er konnte überhaupt nichts mehr. Da hatte der Arzt ihm gesagt, ja, Sie haben alles falsch gemacht. Sie haben sich übernommen in Ihren guten Tagen. Nun sind die guten Tage zu Ende. Jetzt laufen Sie als Krüppel rum. Ist zu spät. Wenn ich dieses Häufchen Elend noch vor mir sehe, aus lauter Arbeit, aus lauter Liebe zum Häuschen, kaputt gemacht. Nun war alles zu spät. Sehen Sie, es wäre schon was heute Abend, wenn wir einmal darüber nachdenken, wenn der Abend vorbei ist, was man verpassen darf und was man nicht verpassen darf. Ein Zug kann man ja verpassen, man kann ja in den nächsten einsteigen. Eine Maschine, ein Flugzeug kann man ja vielleicht verpassen, man kann in eine andere Maschine einsteigen. Mit der Gesundheit ist das schon unheimlicher, wenn man die erst kaputt hat. Das ist schon unheimlicher. Ich spreche nicht von den Verschleißerscheinungen, die kommen aufgrund des Alters. Ich spreche davon, dass man systematisch seinen Leib kaputt gemacht hat. Das ist schon unheimlich. Gesundheit kriegen sie nicht wieder. Wenn das erstmal weg ist. Aber wie ist das denn, wenn sie am Schluss ihres Lebens sagen, ich habe den falschen Menschen geheiratet? Verpasst, es ist zu spät. Ein junger Mann sagte zu mir, ich habe die falsche Frau geheiratet. Erst habe ich gemeint, ich könnte lachen. Und dann sah ich die Not in den Augen des Jungen. Er sagte, jetzt ist es zu spät. Das ist schlimm. Aber selbst da könnte man noch sagen, gut, dann muss man das eben tragen und aus seinem Leben das Beste machen. Es gibt ja Leute, die dann scheiden, sich scheiden lassen. Ich will Ihnen sagen, ich weiß, dass es Ehen gibt, die sind eine Hölle. Und dass man dann einem Menschen sagen muss, die Hölle ist so furchtbar, geht auseinander. Ich weiß, dass es das gibt. Nur damit Sie nicht meinen, ich rede hier an Menschen vorbei. Nur, es gibt Menschen, die scheiden die Ehe und wissen hinterher, da kommt nichts mehr. Leute, seid vorsichtig. Dies Auseinanderlaufen heißt nicht mehr ins Glück laufen. Überlegt euch das vorher, solange ihr noch Zeit habt, bevor das zu spät ist. Drum prüfe, wer sich ewig binde. Nicht, ob sich nicht noch was Besseres finde, sondern ob sich das Herz zum Herzen finde. Leib zieht mich, Leute. Ein bisschen auch Sexualität, das zieht mich. Zur Ehe gehört schon ein bisschen mehr. Da gehört Geist. Da gehört Seele, da gehört eine innere große Einheit, bevor man heiratet. Leib, das geht von selbst, aber ein geistiges Verhältnis aufbauen, miteinander die Welt deuten und miteinander beten können und miteinander sich eines Tages auch sterben verabschieden können, das muss man in frühen Jahren üben. Dazu gehört ein bisschen mehr, dazu brauchst du Zeit, verpasst das nicht, sonst ist alles zu spät. Aber selbst da könnte man noch sagen, vielleicht muss man dann eine Last tragen und es wird doch noch was draus. Ich habe Eheleute getroffen, die wollten auseinandergehen und nach Jahren fanden sie sich ganz neu. Leidvoller, etwas vorsichtiger, aber ganz neu. Aber was ist denn, wenn man nun das Größte und Schönste verpasst, was es gibt? Stellen Sie sich das mal vor, Sie sterben hier, und sie haben das Größte verpasst. Und das Größte ist die Heimat. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen nie nach Hause hin. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht und wir mussten eine ganz bestimmte Hütte erreichen. Und in dieser Hütte wussten wir, da waren Menschen, die erwarteten uns, die machten alles schön und alles gut. Und wir haben den Weg verpasst. In der Nacht. Wir haben den Weg verpasst. Stellen Sie sich das mal vor, Sie sterben und sterben müssen Sie und Sie verpassen den Weg. Sie verpassen das Ziel, Sie kommen nicht an. Das Wertvollste, was es je auf der Welt gegeben hat, werden Millionen von Menschen verpassen, obwohl sie es hätten ausnützen können. Die Frage heißt, was ist denn das Wertvollste? Und das möchte ich Ihnen an diesem Dias einmal klar machen. Dieses Dias zeigt das heilige Abendmahl. Jesus lädt Menschen zum Abendmahl ein. Das heißt auf Deutsch, der lebendige Gott kommt auf die Welt und opfert sich in die Welt und lädt Menschen ein, an seinem Mahl teilzuhaben. Er gibt sich selber. Er verschenkt sich selber und sagt, nehmt hin mein Blut. Nehmt hin mein Leib. Nehmt mich. Kommt ihr Kinder der Nacht und nehmt mich. Und in der Nacht, da der Herr verraten ward, da nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist mein Blut. Ich verschenke mich an euch alle, ihr Kinder der Nacht. Ich verschenke mich an euch, ich verschenke mich an dich, der du in Sünden bist, damit du in deinen Sünden gereinigt wirst. Ich schenke dir den Trost, der du im Leid bist. Ich schenke dir die Wahrheit, der du im Irrtum bist. Ich schenke dir das Leben, der du im Tod bist. Ich schenke dir mich selbst, damit du nie mehr allein bist. Ich komme ganz tief in das Innerste deines Lebens und will dich erhellen und ich will dich erglänzen und ich will dich verwandeln und ich will dich reich machen. Ich will dir einen Schatz geben, einen Schatz, den niemand von dir nehmen kann. Von allem wirst du Abschied nehmen müssen, aber niemals von mir. So will ich zu dir kommen und dich einladen zum großen Mahl. Du, das ist das Wertvollste. Und dieser Abendmahlstisch, das ist der längste Ausziehtisch der Welt. Meine Großeltern hatten so einen großen Ausziehtisch. Der sah erst, wenn man ihn sah, aus, als wäre das nur was für 4 Personen. Aber wenn man den auseinanderzog, konnten 20 Leute dran sitzen. Und wenn man noch so ein paar Bretter reinschob, dann nochmal 10. Unsere Großeltern hatten den schönsten Tisch, den ich je gesehen habe. Der war ganz lang. Aber der Abendmahlstisch, der ist noch länger. Der reicht durch die Jahrtausende, bis in diese Stunde, bis zu dir. Und das Schönste und Gewaltigste, was es gibt, ist, dass du ein Freund Jesu sein sollst. Und du bist eingeladen. Und das ganze Wort Gottes, darf ich das mal in einem Wort bringen? Das ganze Wort Gottes heißt, du bist gewollt. Du bist zum ewigen Festmahl gewollt. Du bist zum Mahl eingeladen. Und jedes Mal, wenn wir zum Tisch des Herrn gehen, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, jedes Mal ist das erste Anfangen des großen Abendmahles. Du, dazu bist du geladen. Und es gibt keinen unter uns, der nicht zu diesem gewaltigen Mahl, der nicht zu diesem gewaltigen Fest, der nicht zu dieser Freundschaft eingeladen ist. Darum ist er verblutet. Darum ist er auferstanden. Darum gibt es Gemeinde Jesu Christi. Darum gibt es das Heilige Sakrament. Darum gibt es das Heilige Mahl. Das Gewaltigste, was es gibt, der längste Tisch der Welt, ist der Abendmahlstisch. Und Sie und ich, wir sind geladen. Und es wird Menschen geben, die werden dies nicht annehmen. Es wird Menschen geben, die wird man anbetteln und sagen, lass dir doch die Versöhnung schenken. Lass dir doch den Frieden schenken. Lass dir doch den Herrn Jesus schenken. Lass dir doch die Freude schenken. Lass doch zu, dass das Blut Jesu für dich spricht. Und Millionen Menschen werden sagen, nein. Und sie werden das Gewaltigste, was jemals in der Welt gegeben wurde, dieses Mal. Sie werden das Schönste, nämlich die Gemeinschaft mit ihm, mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Millionen werden diese Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten nicht wollen. Sie werden anständig sein, oh ja. Sie werden sogar religiös sein, oh ja. Sie kommen sogar in die Kirche, oh ja. Aber sie werden nicht die Gemeinschaft wollen. Verstehen Sie? Es gibt Menschen, die treten sogar in seinem Namen auf. Und Jesus sagt, sie werden am jüngsten Tage kommen und sagen, Herr, haben wir nicht mit dir zusammen gegessen? Haben wir nicht zusammen getrunken? Haben wir nicht in deinem Namen alles Mögliche getan? Habe ich nicht gepredigt? Habe ich nicht konfirmiert? Habe ich nicht getauft? Und er wird sagen, aber ich habe dich nie gekannt. Und Jesus kennen heißt mit ihm leben. Mit ihm ein liebendes, lebendiges Verhältnis erleben. Das heißt kennen. Darf ich dich fragen? Hast du ein liebendes, vertrauensvolles Verhältnis zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn? Bist du sein Gast in seinem Mahl? Bist du mit ihm eins? Darum geht es. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort wird nicht vergehen. Meine Einladung zu diesem Mahl wird nicht vergehen. Mein Zuspruch wird nicht vergehen. Meine Vergebung wird nicht vergehen. Und meine Hoffnung, die ich euch zusage, wird nicht vergehen. Alles wird vergehen in der Welt. Aber was ich gesagt habe, sagt Jesus, das vergeht nicht. Und was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, kommt her zu mir alle. Das vergeht nie. Und wer zu mir kommt, den stoße ich nicht weg. Das vergeht nie. Und er hat gesagt, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib. Das vergeht nie. Nehmt hin und trinkt. Das ist mein Blut. Das vergeht nie. Und wer mein Blut trinket und isset mein Fleisch, in dem bin ich, mit dem werde ich eins, das Wort vergeht nie. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, vor dem werde ich mich auch schämen beim himmlischen Vater. Das Wort vergeht auch nie. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde, wann ich wiederkomme, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Wann der Augenblick kommt, wenn ich zum großen Festmahl einlade, weiß niemand. Aber es wird sein wie zur Zeit Noahs. Also wird es sein in der Zukunft des Menschensohnes, denn gleich wie sie waren vor den Tagen der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, als Noah in die Arche ging, und sie achteten auf nichts. Bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin, und sie achteten auf nichts. Genauso wird sein die Zukunft des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, und einer wird angenommen, und der andere wird verlassen werden. Und zwei werden mahlen auf der Mühle, einer wird angenommen und der andere wird verlassen werden. Darf ich fortfahren? Zwei werden in einer Kirche sitzen und einer wird angenommen und der andere, für den anderen ist es zu spät. Und es wird sein, zwei werden predigen und einer wird angenommen und für den anderen ist es zu spät. Und zwei werden in der Gemeinde mitarbeiten, der eine wird angenommen und der andere, für den anderen ist es zu spät. Wie war das denn? Jesus sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Wie war das denn zur Zeit Noah? Er sagt, es wird sein wie zur Zeit Noah. Die Menschen werden sich verhalten wie zur Zeit Noahs. Wie war das denn zur Zeit Noahs? Nun geben Sie mal Acht, lassen Sie mich das mal ein bisschen auf Deutsch erzählen. Vielleicht erkennt sich ja jemand wieder. Es war zur Zeit Noah so, dass eines Tages eine Stimme zu Noah kam und sagte, Noah, bau ein Schiff. Ich will Gerichtstag halten über diese Welt. Und Noah erschrak und sagte, Herr, was willst du? Ich werde Gerichtstag halten. Und dann musste Noah aufschreiben, so und so hoch, so und so breit, so und so tief sollte das Schiff sein. Und als Noah die Maße hatte und die Zeichnung fertig hatte, dazu ging er zu seiner Frau und sagte, Mutter, Gott hat mit mir gesprochen und gesagt, es gäbe Gerichtstag und nur in einem Schiff könnte man sich retten. Und nur in einem Schiff könnte man überleben. Da sagte die Frau, Noah, wenn das so ist, dann musst du es weitersagen. Und dann ging Noah hin und ging zum Oberbürgermeister und sagte, Herr Oberbürgermeister, ich muss Ihnen was sagen. Na und? Herr Oberbürgermeister, das Gericht Gottes kommt und man muss sehen, dass man das nicht verpasst. Noah, wir haben Schwierigkeiten in der Regierung, wir haben Probleme mit der Wirtschaft und du kommst mit dem Gericht. Herr Oberbürgermeister, das Gericht Gottes kommt. Wir dürfen das nicht verpassen. Wir müssen die Stunde der Rettung, wir müssen sie auskaufen. Noah, ich bitte dich doch nicht jetzt. Wir haben Probleme in der Wirtschaft. Wir haben Probleme in der Politik. Und er redet von Problemen, wir reden von Problemen, er redet von Problemen. Und achtete es nicht. Dann ging er von Haus zu Haus, der Noah. Und klopfte an die Türen. Und immer sagte er denselben Spruch, Leute, nutzt die Zeit aus. Nutzt die Zeit aus, es kommt Gericht. Und die Leute lachten. Sie zeigten schon mit Fingern auf ihm. Und die Kinder in der Straße lachten und sagten, das ist der Verrückte. Der redet vom Gericht. Der redet davon, man sollte die Zeit auskaufen. Der spricht davon, es könnte zu spät sein. Und dann fing es an zu regnen. Inzwischen hatte Noah ein Schiff bauen lassen und der Tischlermeister, der ihm das Schiff gebaut hatte, der hat mit seinen Leuten viel gelacht. Ein Schiff! Mitten auf dem trockenen Land ein Schiff! Und dieses kleine Flüsschen, was da war, da konnte man höchstens einen Eimer reinlegen, mehr war da nicht an Wasser. Und Noah ließ ein Schiff bauen. Und kein Mensch begriff das. Die sagten immer, Noah, du bist verrückt. Nein, sagt er, ich muss nur aufpassen, dass ich den Anschluss nicht verpasse. Es darf ja nicht eines Tages zu spät sein. Und als das Schiff fertig waren, Da kamen die Jungen und die Alten von weit her und schauten sich das große Schiff an und lachten und lachten. Und Noah stand davor und sagte, Leute, nutzt die Zeit, noch könnt ihr reingehen in das Schiff. Und sie achteten es nicht. Sie glaubten das einfach nicht. Sie glaubten das nicht, dass Gerichtstag kommt. Sie glaubten das nicht, dass es eine befristete Zeit gibt. Sie glaubten nicht, dass es zu spät sein konnte. Nein, sie achteten es nicht. Und dann fing es an zu regnen. Erst ganz langsam. Es rieselte, es nieselte erst nur so ein bisschen. Dann wurde es etwas stärker. Dann kamen Wolkenbrüche und es wurde immer schlimmer. Und als das Wasser durch die Stadt ging, da sagte plötzlich eine Frau zu anderen, du sag mal, hat nicht der Noah ein Schiff ge... Noah. Mit einem Male begriffen die Menschen, warum Noah ein Schiff gebaut hatte. Und dann liefen sie vor die Stadt und schrien, Noah! Und aus dem Rumpf kommt es heraus, gestern Abend hat Gott zugemacht. Und Noah trommelte von innen und sagt, gestern Abend hat Gott zugemacht. Er sagt, gestern Abend ist vorbei, ich hab's euch doch gesagt. Ich hab's euch doch monatelang gesagt. Und die Menschen stehen vor dem Schiff und es regnet und es regnet, es gießt in Strömen und die Kinder schreien. Ich hab's euch doch gesagt. Leute, wenn der Atomstaub durch unsere Städte und Länder fegt. Und die Menschen kriegen keine Luft mehr. Und sie schleppen sich noch mal einmal mühselig in die Kirche. Und vielleicht liegt noch ein Christ da, der auf dem Boden liegt und sagt, ich hatte es dir doch gesagt. Und vielleicht wird noch einer mal zum Kreuz zeigen und sagen, ich hatte es dir doch gesagt. Es wird sein wie zur Zeit Noahs, sagt Jesus von Nazareth. Und die Menschen achteten es nicht. Thornton Wilder hat einmal ein Stück geschrieben mit dieser Szene des Noahs. Und da sieht man auf der Bühne, wie Kinder im Wasser spielen. Sie wissen gar nicht, was das für ein Wasser ist. Sie wissen gar nicht, was Gericht ist. Und die Kinder haben ein Rad und sie spielen mit dem Rad und das Rad, das läuft unter dem Wasser hindurch. Wissen Sie, so ein Schaufelrad. Und dann kommt eine Frau, die durchschaut hat, was jetzt passiert. Und sie starkst durch das Wasser und streicht den beiden Blondschöpfen über das Haupt und sagt, ach Kinder, spielt ruhig noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Spielt nur, ihr Menschen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Spielt noch mit eurer Gesundheit, spielt noch mit eurem Leib, spielt mit eurer Seele, spielt mit Gott, spielt mit dem Abendmahl, spielt mit der Bibel, spielt mit dem Globus. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und es wird sein wie zur Zeit Noahs. Und sie achteten es nicht. Bis es zu spät war. Meine Brüder und Schwestern, bevor ich zum Letzten komme, ihr Jungen und ihr Alten, es kann sein, dass jemand unter uns zum letzten Mal solch eine Versammlung hat. Wer weiß das denn, wo wir morgen sind? Nimm das im Namen Gottes. Es gibt tatsächlich eine Zeit, die Gott setzt. Gott gibt wirklich eine Zeit. Gott gibt wirklich gefüllte Zeit. Und er gibt dir eine Chance. Und er gibt dir die Predigt, Sonntag für Sonntag. Frag doch nicht, ob dein Pastor dir gefällt oder nicht. Frag, ob er das Evangelium hat. Er bietet es dir an, Sonntag für Sonntag. Du hast wirklich Zeit. Ein Mann, der zum Sterben sich rüsten musste und nicht vorbereitet war, der bekam Besuch von seinem Pastor und der Pastor hat da nicht rumgeflennt. Der hat zuerst gesagt zu diesem Mann, ich frage dich, und er duzte ihn, in der Sterbestunde darf man das. Und da sagte ich zu ihm, Heinrich, fragte ihn, wie lange hattest du Zeit? Und dieser Mann, der wusste, dass es ans Sterben ging, sagte, ich bin 65. So, sagt der Pastor, 65. Nehmen wir mal an, ab 15. Lebensjahr, dann hast du 50 Jahre Zeit gehabt. 50 Jahre Karfreitag. Was hast du Karfreitags gemacht? 50 Jahre Ostern, was hast du Ostern gemacht? 50 Jahre Himmelfahrt feiern, was hast du Himmelfahrt gemacht? 50 Jahre Pfingsten, 50 Jahre Trinitatissonntage, 50 Jahre Buß- und Bettag, 50 Jahre Totensonntag, 50 Jahre Advent. Und der Pastor, das hat mir die Frau hinterher erzählt, der Pastor hat weinend vor dem Sterbenden gestanden und sagt, du hast 50 Jahre Zeit gehabt. Gott hat dir 50 Jahre Zeit gegeben. Ich habe alles vertan. Ich habe alles verspielt. Die Frau hat es mir erzählt. Sie ist dann zum Glauben gekommen. Sie hat Buße getan. Dann hat der Pastor die Frau rausgeschickt und hat gesagt, Frau sowieso, das ist jetzt unsere Sache. Und dann hat er innerhalb von einer Viertelstunde nachholen müssen, was er ein Leben lang hätte leben können. Ja, sagt der Pastor hinterher, er hat ihm die Beichte abgenommen. Ja, viel Not und Elend ist noch ausgesprochen worden. Doch, sagt er hat wohl noch Frieden gekriegt. Soeben, soeben. Du nimm das bitte. Ich bin bei deiner Sterbestunde nicht dabei und du weißt auch nicht, wer da sein wird. Du wirst vielleicht ganz alleine sein. Du kannst mit vielen Witze machen, nur nicht mit deinem Leben und nur nicht mit deiner Sterbestunde. Du hast Zeit. Doch, du hast Zeit. Heute. Ich hab Zeit. Heute. Ich weiß nicht, wie lang. Nutz die Zeit. Es ist die Zeit nach Christus. Das heißt, Christus geht dir nach. Es ist nach Christus. Christus geht dir nach. Bis in diese Stunde. Doch, es ist nicht zu spät. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Und ob du 70 oder 80 oder 90 bist oder 14 oder 15, es ist nicht zu spät. Jetzt ist Zeit. Ich überlege mir in diesem Augenblick, ob ich Ihnen das erzählen soll. Ich erzähle es Ihnen doch. Eines für mich eindrücklichsten Erlebnisse war, wie ein junger Mathematikstudent zu mir kam, sehr aufgeschlossen, sehr intelligent. Und dann sagt er zu mir, Herr Pastor, ich komme zu Ihnen, ich will Ihnen von vornherein sagen, ich halte nicht viel von der Kirche und vom Christentum. Ich habe das Gefühl, das sind alte Geschichten. Ich wollte gerade fragen, ja, warum kommen Sie denn? Da sagt er zu mir, ich will Ihnen sagen, warum ich gekommen bin. Letzte Woche ist mein Bruder gestorben. Er war 17 Jahre alt, eine heimtückische Krankheit. Und dann hat er seinen Vater, der ein sehr bekannter Mann ist in der Stadt, wo das passierte, und dann hat er den Vater gebeten, er möchte doch noch kommen. Der Arzt hat den Vater auch gebeten und die Mutter und die ganzen Geschwister. Und dann standen sie um das Sterbebett herum. Dann hat plötzlich der Junge gefragt, Vater, was kommt jetzt? Hat der Vater gesagt, ich weiß nicht. Junge, ich weiß nicht. Mutter, was kommt jetzt? Ich weiß es nicht. Dann hat er seinen Bruder gefragt, Richard, was kommt jetzt? Ich weiß nicht. Gerda, seine Schwester, was kommt denn jetzt? Ich weiß nicht. Dann hat die ganze Familie geheult und der Junge hat geschrien, was kommt jetzt? Dann sagt der Junge zu mir, verstehen Sie? Ich werde das nicht mehr los. Er ist dann gestorben. Mit fürchterlichen Weinen ist er gestorben. Ich frage Sie jetzt, was kommt eigentlich? Da habe ich zu ihm gesagt, Richard, nach dem Tode kommt das Leben. Nein, doch. Nach dem Tode kommt das Leben. Sie sollen leben. Und der Mann von Golgatha ist verblutet für Sie, damit Sie Ihren Jammer ihm geben können und Ihre Not und Ihre Gottesferne, damit Sie ihm das alles aufhalsen. Richard, war keiner da, der Ihrem Bruder das sagen konnte? Nein. Wusste keiner, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder selig zu machen? Nein. War keiner in der Sterbestunde in der Lage, das ihrem Bruder zu sagen? Nein. Wir haben ein langes Gespräch gehabt, dieser Richard und ich. Ich habe den Namen bewusst entfremdet, damit keiner weiß und rauskriegen kann, wer es ist. Wir haben ein langes Gespräch gehabt. Das ging nicht so von Knall auf Fall, das dauerte eine Zeit. Bis er dann zum Heiligen Abendmahl kam, zum ersten Mal. Vorher war er zur Beichte, hat viel Not abgegeben, hat sein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Und dann kam er zu diesem Tisch. Und dann kam er und dann sagte ich ganz langsam, die Gemeinde wunderte sich, ich habe der Gemeinde das damals nicht erzählt. Die Gemeinde wunderte sich, warum ich sagte, ganz langsam vor ihm stehen blieb und sagte, für dich vergossen, zur Vergebung der Sünden. Und die ganze Kirche hörte, wie Richard weinte. Er hatte Frieden gefunden. Das Gewaltigste, was es gibt. Frieden durch das Blut Jesu. Frieden durch das Kreuz. Frieden durch den Gekreuzigten und Auferstandenen. Er hatte die Zeit genutzt. Er ist längst in seiner Gemeinde Mitarbeiter und steht im Segen und tut vieles an der Gemeinde. Darf ich schließen? Wie hieß das Spruchband in dem Film Das letzte Ufer? Es ist noch Zeit, Bruder. Ich werde morgen Abend ja vom Sterben sprechen, um des Lebens willen. Und das soll dann der fröhlichste und der getrosteste Abend sein. Aber das möchte ich doch schon vorwegnehmen. Ich werde das morgen Abend nochmal wiederholen. Wenn du in deinem Leben nüchtern werden willst, dann kauf die Zeit aus. Dann vergeht auch der Vorteil, den ich mit der Zeit hätte.